Erster Feuer brennt trockenes Holz. Feuer kocht Wasser. So sollen deine Feinde deinen Namen kennen. Die Völker sollen Angst vor dir haben. Zweiter, du tust große Dinge. Wir konnten das nicht erwarten. Du kamst herab. Die Berge wackelten vor dir. Dritter, niemand hat früher gehört. Niemand hat gesehen. Es gibt keinen Gott außer dir. Du hilfst denen, die auf dich warten. Vierter, du kamst zu denen, die Gutes tun wollten. Fünfter, wir waren alle unrein. Unsere guten Taten waren wie schmutzige Kleider. Wir wurden schwach wie ein Blatt. Unsere Sünden trugen uns weg wie der Wind. Sechster, niemand rief deinen Namen. Niemand hielt an dir fest. Du hast dich vor uns versteckt. Du gabst uns unseren Sünden hin. Siebter, aber jetzt, Jahwe, du bist unser Vater. Wir sind wie Ton. Du bist der Töpfer. Wir sind alle dein Werk. Achter, Jahwe, sei nicht zu böse. Denk nicht immer an unsere Sünden. Sieh doch, wir sind alle dein Volk. Neunter, deine heiligen Städte sind jetzt Wüste. Zion ist Wüste. Jerusalem ist leer. Zehnter, unser heiliger Tempel ist verbrannt. Unsere Väter haben dich dort gelobt. Alles, was uns wichtig war, ist jetzt kaputt. Elfter, Jahwe, kannst du still bleiben? Kannst du uns so sehr leiden lassen?